Der Bild am Sonntag, ein neutrales Durchlavieren gebe es nicht. Die vielen Mitglieder, die bei der bewährten Regelung bleiben wollen, würden das dem Vorstand deutlich machen. Der ADAC hatte vorgestern mitgeteilt, er wolle in Sachen Tempolimit bis auf Weiteres keine Empfehlung an die Politik abgeben, da die Meinung bei den Mitgliedern unklar sei. Auf der B44 zwischen Mörfelden und Groß-Gerau hat es am Morgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. HR2 Kultur Hörspiel. Soeur Sic Garon wurde im Jahre 1949 geboren. Sie ist bretonischer, nicht-jüdischer Herkunft. Ihr Roman Claras Nein über eine Auschwitz-Überlebende entstand also weder nach autobiografischen Motiven noch zur Aufarbeitung jüdischer Familiengeschichte. Er ist Fiktion und in seiner Fiktionalität ungeheuer kühn. Denn nach Auschwitz auch nur ein Gedicht zu schreiben sei barbarisch, befand Theodor Adorno 1949 und stellte damit jegliche literarische Aufarbeitung in Frage. Imre Kertész, selbst Auschwitz-Überlebender und Nobelpreisträger, bekannte in seinem autobiografischen Dossier K, dass er Auschwitz in seinen Romanen habe neu erschaffen müssen, was ebenso polarisierend aufgenommen wurde. Aharon Appelfeld, Ruth Klüger und andere hielten sich dagegen an schlichte, aber präzise Beschreibungen ihrer Eindrücke. Nun also versuchte Soeur Sic Garon noch dazu in ihrem Debüt, einer Wahrheit über Auschwitz gänzlich in der Fiktion auf die Spur zu kommen und wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Morgen jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Gleichwohl wird die Debatte über die Darstellung von Auschwitz in Literatur und Kunst wohl immer eine unabgeschlossene bleiben. Claras Nein von Soeur Sic Garon aus dem Französischen von Grete Osterwald. Sonntag, 29. Juli 1945. Clara ist zurückgekehrt. So, da steht es. Ich muss es schreiben, damit es wirklicher wird und um es zu glauben. Seit 3 Tagen gibt es nichts mehr, dessen ich mir sicher bin. Clara ist zurückgekehrt. Wir reden. Ja, wir reden. Zu zweit. Zu dritt. Aber ich. Clara, ich. Alba, Clara. Alba, Clara, ich. Dennoch, alles löst sich auf. Clara ist zurück. Clara, Clara, Clara. Die Freundin Clara. Meine Freundin Clara. Clara, die Frau meines Bruders. Clara, die Mutter von Victoire. Seit Freitag sind wir abwechselnd bei ihr. Albin und ich. Sie weigert sich, Victoire zu sehen. Und auch Agathe, die Victoire im Juli 42 gerettet hat. Als ich die Halle im Lutetia betrat, habe ich aufgehört zu denken. Ich habe es gespürt. Clara war da. Nur 2 Frauen sitzen in der Halle. Ein junger Mann steht da. Ein seltsames Kerlchen in schlotterndem Jackett. Bis oben zugeknöpft. Ein ganz kleines rotes Köfferchen zwischen den Füßen. Es ist Clara. Guten Tag, Angelika. Wie geht es dir? Auf einmal bückt sie sich, um den kleinen roten Koffer zu nehmen. Während ich schreibe, höre ich sie im Wohnzimmer. Sie glaubt, dass ich schlafe. Sie selbst schläft nicht. Ab und zu legt sie sich für eine Viertelstunde aufs Sofa. Dann eine Art Schrei, nicht sehr laut. Und sofort fängt sie wieder an, hin und her zu laufen. Gehen wir. Ich bin verloren. Man muss Bescheid sagen. Ich muss die Papiere... Scheiß drauf. Warte draußen, ich kümmere mich darum. Ich finde jemand, dem ich erklären kann, dass ich Clara Schwarz-Rot mitnehme. Dass sie meine Schwägerin ist. Dass wir, Dr. Nael und ich, Solange Blanc, unsere Kontaktadresse hinterlassen haben. Seit Monaten schon. Und dass wir nicht verständigt worden sind. Sie finden deinen Namen nicht, Clara. Sarah Adler. Wieder kommen die Listen auf den Tisch. Und Sarah Adler ist dabei. Jetzt nehmen wir ein Taxi und fahren nach Hause. Du wohnst woanders. Warst du in der Rue Richer? Ja, es war niemand da. Ich wohne mit Albin und Victoire am Trocadero. Victoire ist groß geworden, sie wird dir gefallen, ich bin sicher. Nein, ich will das Kind nicht sehen. Clara ist ganz Verweigerung. Sie macht mir Angst, weil das nicht mehr Clara ist. Es ist Zeit vergangen. 3 Jahre. Siehst du, man kommt zurück. Seit März bin ich unterwegs. Ich war in Krakow, in Praha, in Linz, in Berlin und in ganz Deutschland. Eine Rundreise durch meine Heimat. Die anderen hatten es eilig mit der Rückkehr. Ich nicht. In der Rue Lafayette ist Agathe. Da ist doch deine Wohnung. Agathe hätte... Nein. Willst du Agathe auch nicht wiedersehen? Nein. Das wird schwierig. Sag ihr, dass ich immer noch ihre große Sicherheitsnadel habe. Schau. Seit 3 Jahren? Ja. Sie hat für alles Mögliche herhalten müssen. Sag ihr das. Und ihr letzter Satz. Etwas sehr Schönes. Sag ihr das, aber ich will sie nicht sehen. Und Victoire, was sollen wir machen, Clara? Sie ist ein hübsches, fröhliches, kleines Mädchen. Du kannst dir nicht vorstellen... Victoire? Victoire? Ja, ich habe ihren Namen geändert und sie unter meinem Namen, unter meinem neuen Namen angemeldet. Blanc. Albin hat sie auch anerkannt, für alle Fälle. Victoire, das ist gut. Ich hatte gesagt, wer leben wird, wird sehen. Qui vivra, verra. Und ihr Name war Vera. Und ihr? Victoire. Wer leben wird, wird siegen. Das ist gut. Kommst du mit zu uns, Clara? Victoire ist bei Agathe. Ja, wenn das Kind nicht da ist, komme ich mit. Ich versuche hier, die Geschichte in aller Ruhe aufzuschreiben. Aber das ist nicht einfach. Victoire war ein dicker Brocken. Die Situation war so angespannt, dass ich mich nicht fragte, warum sich Clara mit keinem Wort nach Rainer erkundigte. Montag, 30. Juli 1945. Dort habe ich nie Albträume gehabt. Jetzt hier ständig. Die Albträume haben hier begonnen. Mitten im Albtraum kein Albtraum. Hier nichts als Albträume. Samstag hatte ich ein langes Gespräch mit Agathe. Was sie am meisten schockiert, ist die Sache mit Victoire. Dennoch war sie die Erste, die bemerkte, was wir alle in unserem Innersten empfanden. Auf diese Weise geht Victoire uns nicht verloren. Mittwoch, 1. August 1945. Man wagt nicht, sie allein zu lassen. Sie bittet auch nicht darum. Sie bittet um gar nichts. Es braucht Zeit. Die wenigen Momente, in denen Albin und ich uns sehen, ist das unser Leitmotiv. Es braucht Zeit. Ich kreise um den ersten Abend bei uns zu Hause. Es war letzten Donnerstag. Fast eine Woche schon. Ich habe die Tür geöffnet, ging als Erste hinein. Clara kam näher. Neben dem Mantelständer blieb sie wie angewurzelt stehen. Clara, komm, sie rührte sich nicht. Dann macht sie einen Schritt. Ich erwarte sie. Wie bei den ersten Schritten von Victoire. Angst, dass sie hinfällt. Komm doch rein, Clara. Hier ist das Wohnzimmer. Sie hebt einen Fuß, bewegt ihn, setzt ihn dann aber wieder ab. Ich habe endlose Geduld. Es ist, als nehme ich bereits ihren Rhythmus an. Auch ich fühle mich nicht mehr vertraut in meiner Umgebung. Schließlich wagt sie sich über die Schwelle, mit der Vorsicht einer Katze, die sich scheut, eine Pfütze zu durchqueren. Willst du mir etwas erzählen? Wie es war? Dort, es heißt dort. Es hieß Oświęcim. Auf Deutsch haben sie sich einen anderen Namen ausgedacht. Es war ein Ort für Heilige und Tiere. Manche sind Heilige geworden. Sie sind alle tot. Ich möchte es für niemanden beschwören, aber vielleicht waren wir alle Heilige. Dann sind wir alle tot. Aber wenn das alles wirklich ist, muss man wohl annehmen, dass der Rest der Welt geschlafen hat. Ich habe mit einigen gesprochen, die aus Auschwitz zurückgekommen sind. Seitdem weiß man hier, dass es eines der schlimmsten Lager war. 29, glaube ich. Ich habe gerechnet, 29 Monate. Vielleicht kommt man nur zurück, um zu sehen, wie es ist. Vielleicht ist es gar nicht möglich. Seit ich von dort weg bin, weiß ich, dass es ein Fehler ist. Ich finde es normal, dorthin zurückzukehren. Jeden Augenblick, morgen, später. Ich wäre bereit. Ich fahre fort mit diesem Abend. Dem ersten Abend. Hast du sie wegen der Haare gefragt? Sie hätten eigentlich wachsen müssen. Warum hat mich das nicht mehr schockiert? Als guter Arzt hatte Alban Gehacktes, Kartoffelbrei, weichen Käse, trockenen Kuchen und Kirschmarmelade gekauft. Dazu zwei Flaschen Bordeaux und Leberpastete. Sie braucht Sachen, die leicht runtergehen. Man weiß nie. Clara hat wenig gegessen. Sehr wenig sogar. Viel weniger, als Victoire gegessen hätte. Sie holte verschiedene Röhrchen aus ihrer Jackentasche. Seit 6 Monaten nehme ich Vitamine. Ich bettle sie mir zusammen, wo ich hinkomme. Ansonsten stehle ich sie. Ich habe 5 Zähne verloren. Das ist schrecklich. Das Abendessen war mühsam. Voller Schweigepausen. Glücklicherweise erfüllt von Albans gutem Willen. Sie holte Zigaretten aus der Jacke. Unglaublich, was sie alles in den Taschen hat. Und zog ein Feuerzeug heraus. Ein sehr schönes Stück, versilbert. Vielleicht auch reines Silber. Ich denke, jetzt ist der Moment für Rainer. Du fragst gar nicht nach Rainer, Clara. Er ist tot, oder? Ja, im Juni letzten Jahres. Erschossen. Von wem? Von der Gestapo. Zusammen mit anderen. Oh, sehr gut. Wir warten. Ich will nach Amerika. Wäre dein Bruder da gewesen, hätte ich die Scheidung eingereicht. Und wenn Rainer dich im Lutetia erwartet hätte? Ich habe ihn nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass er mich erwartete. So wie ich mich an ihn erinnere, wird er das Risiko gesucht haben. Er wollte ein Held sein. Und er ist einer geworden. Du bist hart, Clara. Nein. Jedem sein Schicksal. Ich werde keinen Helden beweinen. Die Gnade, getötet zu werden. Er hatte gute Gründe zu sterben. Nicht jeder hat dieses Glück. Donnerstag, 2. August 1945, Henri Martin. Albin hat im Lutetia alle Formalitäten erledigt. Heute Abend ist er in der Rue Richer. Clara ist zurückgekehrt. Aber nicht zu uns. Noch einmal habe ich versucht, mit ihr über Rainer zu sprechen. Du steckst die Toten in einen Schrank, schließt den Schrank ab und wirfst den Schlüssel weg. Und dann vergisst, dass du ihn weggeworfen hast und dass es einen Schrank gegeben hat. Ich habe auch wegen der Haare gefragt. Ich ertrage keine Haare mehr. Die gestreiften harten Haare. Wenn etwas Zeit vergangen war, nicht lang, aber ein bisschen. Die Kapos, die Chefs. Die Nazi-Frauen hatten sehr gepflegtes Haar, jedenfalls vergleichsweise. Vor allem eine, ein sehr junges, bildhübsches Mädchen. Eine fürchterliche Drecksau. Wunderschönes Haar. Das hat mich geekelt. Ich schneide sie selber. In Berlin, irgendwo im Schutt, habe ich eine Haarschneidemaschine gefunden, die funktioniert. Ich komme sehr gut damit zurecht. Hast du sie in deinem Koffer? Ja, in meinem Koffer. Du konntest nicht viel mitnehmen in dem Kleinen. Ich habe alles gestohlen. Jeden Tag, was ich gerade brauchte. Die Kleidung und alles. Ich habe nur die Haarschneidemaschine, Unterhosen und ein paar Kleinigkeiten. Alles andere stehle ich. Jetzt brauchst du das nicht mehr, Clara. Es wäre dumm, dich erwischen zu lassen. Ich mache das besser als eine Zigeunerin. Du hast einen Namen gestohlen, du warst schlau. Die Ehrlichen und die Dummen sterben. Dort wusste ich nicht mehr, was ich gelernt hatte. Und was ich nicht gelernt hatte, wusste ich. Das Alte ist tot. Also stehle ich. Ich bin kein gutes Opfer. Claras seelenruhige Arroganz. Freitag, 3. August 1945. Albin hat Claras Einverständnis für weitergehende Untersuchungen im Krankenhaus. Eine Ärztin wird sie untersuchen. Ein Arzt lehnt Clara ab. Nach und nach fängt Clara an, über Auschwitz zu sprechen. Es sind Bruchstücke. Mir scheint, dass mein Schatten dort geblieben ist. Und unsere Blicke, die den Rauch zu Tausenden begleiteten. Und der Wind, der den Geruch niederschlug. In Gedanken bei den Blicken, die in gleicher Weise unseren Rauch und unseren Geruch begleiten würden. Manchmal habe ich mich gefragt, ob nicht ich selbst der aufsteigende Rauch sei. Etwas später. Tee trinkend und rauchend. Ich zweifle an mir. Ich meine, da zu sein. Von dort kehrt man nicht zurück, wenn man normal ist. Meine Freundinnen waren normal. Sie sind tot. Ich fühle mich schuldig. Es ist das erste Mal, dass sie Freundinnen erwähnt. Eine Welt ohne Wörter. Verstehst du, dass diese Welt keine Wörter zur Verfügung hatte? Claras Schmuck. Heute Nachmittag habe ich ihn mitgebracht. Clara hat gleich nach einem Ring gesucht. Ihn gefunden und probiert. Meine Mutter hat ihn oft getragen. Sie hat ihn von ihrer russischen Großmutter bekommen. Natürlich passt kein Finger. Höchstens der Daumen. Man kann ihn bestimmt enger machen lassen. Es wird alles verkauft. Du könntest ihn behalten. Der Rest bringt sicher gutes Geld und dann gibt es ja noch deine Wohnung in der Rue Lafayette. Hast du daran gedacht? Stimmt, nein, ich hatte es vergessen. Sie ist noch da. Ja, Albans Vater hat das arrangiert. Die Schlüssel liegen beim Notar. Ich spüre, dass sie ihren Entschluss fortzugehen und uns Victoire zu überlassen nicht rückgängig machen wird. Samstag, 4. August 1945, Barbarie. Als Mama im September 39 starb, hat Rainer mir anvertraut, was sie ihm unmittelbar vor unserer Abreise aus Berlin gesagt hatte. wenn es schlimmer würde. Und ihr Krebsleiden sich so entwickelte, wie sie annehme, hätte sie für das Nötige gesorgt, um dem ein Ende zu setzen. Er möge ihr darum nicht böse sein. Und dass Rainer vor allem uns schützen müsse, Clara und mich, so gut er könne. Sie gab uns alles, damit wir uns in Paris niederlassen oder anderswohin gehen konnten. Sie bestand darauf. Sie war die Ärztin von Claras Mutter geblieben. An jenem Tag hat sie zu Rainer gesagt, dass sie auch Frau Adler das Nötige geben würde, wenn sie es haben wolle, und dass es unter den gegebenen Umständen noch das beste Geschenk sei, das man machen könne. Neulich, im Gespräch, hat Clara den Namen Pazuzu wieder gesagt. Rainer hielt uns Vorträge über die babylonische Medizin. Und wir haben uns vor allem Pazuzu den Grausamen gemerkt, den Dämon der Stürme, der sich seiner vier Flügel bedient, um überall das Böse zu säen. Das ist Hitler. Besser geht es nicht. Pazuzu also. Und ein Zeichenwettbewerb. Wer den grässlichsten Pazuzu hinbekäme. Dieser Schuft, man ist dabei, Jude zu werden. Wir trugen Gedichte vor. Französische, englische, russische. Clara auf Russisch, dass sie akzentfrei spricht, wie wir Französisch. Sprachen, mit denen wir aufgewachsen waren. Wenn ich daran zurückdenke, ja, was haben wir zu dieser Zeit, trotz dieser Zeit gelacht? Über Pazuzu, über die Pamphlete von Celine. Bis Clara sich im Dezember 41 als Jüdin registrieren ließ. Es war der helle Wahnsinn. Als hätte sie sich plötzlich zum Katholizismus, zum Judaismus, zum Narzissmus oder sonst etwas bekehrt. Völlig abwegig. Es ging um Berlin, als Clara den Namen Pazuzu aussprach. Hätte ich diese Stadt nicht geliebt, hätte ich in Berlin das Lachen wiedergefunden, weil ich gleich an Pazuzu denken musste. Er hatte gesagt, ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen. Die Deutschen haben recht gehabt, ihm zu glauben. Wenn man Berlin in Trümmern liegen sieht, Deutschland ist nicht mehr wiederzuerkennen. Aber ich habe nicht gelacht. Das war kein Kriegsbombardement, sondern ein Bombenhagel zur Sühne. Durch das Feuer hat sich Deutschland von den Juden gereinigt. Durch das Feuer wurde Deutschland von den Nazis gereinigt. Glaubst du das wirklich? Nein. Ich glaubte an das Schicksal, nicht an Züchtigung. Ich war nicht dort, als Berlin in Flammen stand. Ich kam in die Trümmer und aus Mitleid. Aus Mitleid? Ja, aus Mitleid. Es gab gute Fotos. Sie erklärte mir, sie hätte einen Apparat gefunden. Es sei ein angefangener Film darin gewesen. Sie habe ihn abgeknipst, herausgenommen und den Apparat zurückgelassen. Ich konnte 8 Fotos machen, der Rest, das werden gute, fette Nazis sein. Ich frage mich, was sie wohl in Berlin gemacht hat. Sie ist 3 Wochen geblieben, hat sie mir gesagt. Montag, 6. August 1945, Henri Martin. Sonntagabends hat Albin mein Heft auf dem Tisch liegen sehen. Er hat gefragt, was das sei, und dann, ob er lesen dürfe. Ich habe gern zugestimmt. Ich wusste gar nicht, dass man ein Tagebuch mit so viel Dialogen schreibt. Das ist wie eine Geschichte. Es macht mich neugierig zu wissen, wie es weitergeht. Ich wollte den Tag für mich, um den Haushalt etwas in Ordnung zu bringen und die Vorräte aufzufüllen. Ich bin also einkaufen gegangen. Als ich zurückkam, gleich das Telefon. Es war Albin. Er sagte, er käme jetzt mit Clara nach Hause. Es sei etwas gewesen in einem Café in der Rue de Bussy, aber nicht schlimm. Reg dich nicht auf, Lika. Ich sage dir, sie schläft. Clara wie tot. Ein richtiger Knochensack. Komm, wir trinken Kaffee, Lika. Und ich erklär's dir. Sie schläft. Dienstag, 7. August 1945. Gestern sprachen wir über Victoire, die mit Agathe nach Barbary gefahren ist. Sonntag hat die Kleine uns allen zugesetzt mit ihrer Quengelei. Es stimmt, dass sie uns nicht mehr oft zusammen sieht, seit Clara zurückgekehrt ist. Sie ist beunruhigt. Wir müssen eine Erklärung finden, die sie verstehen kann. Wir müssten auch mit Clara reden. Albert findet, es sei zu früh. Ich auch. Donnerstag, 9. August 1945. Clara hat 22 oder 23 Stunden an einem Stück geschlafen. Aufgewacht gegen 3 Uhr Dienstagnachmittag. Clara? Clara. Sie zog die Beine hoch, streckte sie wieder aus, hob die Arme auf das Kopfkissen. Ich erkannte ihre Tätowierung. Es war das erste Mal. Sie hielt die Augen immer noch geschlossen. Ich rührte mich nicht. Schläfst du, Clara? Sie machte die Augen einen Spalt auf, dann wieder zu. Ich wagte nicht, sie zu berühren. Bist du hungrig, Clara? Ich bin hungrig. Ein bisschen. Was magst du? Kaffee mit Milch. Brot und Butter. Großartig, Clara. Und willst du erst ins Bad? Ja. Ein Bad. Es verging mindestens eine halbe Stunde. Ich habe geschlafen. Die alte Spindel hatte es wohl nötig. Ich bot ihr frische Kleidung an. Clara, du kannst mein Parfum nehmen, wenn du magst. Stinke ich? Ja, du stinkst, Clara, aber mach, was du willst. Während wir in der Küche auf Clara warten, erzählt Albert mir von der Untersuchung bei Fabienne. Nach dem ungefähren Wiegen habe sie gesagt, nein, so wenig, das ist doch nicht die Möglichkeit. Sie müssen essen, Clara. Sie sind jung, das sieht nicht gut aus. Ein bisschen was Rundliches stünde ihnen besser. Clara soll erwidert haben, was verstehen Sie davon? Sie sind eine fette Kuh. Fabienne habe schallend gelacht. Albert schildert mir seine Kollegin eher als ein zierliches Persönchen um die 40. Alles andere als dick. Im Übrigen habe Clara offenbar seit Drancy keine Regel mehr gehabt. Das heißt seit 42. Faktisch jedoch seit vor der Empfängnis von Victoire. Aber das erfahre ich nicht von Albert. Dünnschiss. Wir waren ganz voll davon und kein Wasser, nichts zum Wechseln. Die Nazis sind dreckige Leute. Sauber sind sie nur, wenn die anderen dreckig sind. Unter diesen Umständen kann niemand sauber sein, das halten nicht einmal Tiere aus. Die lecken sich. Was sollten wir tun? Und obendrein noch Blutungen, stell dir vor. Nein, es ist gut so. Wir aßen zusammen. Clara unerschütterlich und mit nassen Haaren. Sie hatte Parfum benutzt. Das von Albert. Na, Klärchen? Da hast du dir eine gute Mütze Schlaf geholt. Ja, und ohne Albtraum. Wie bin ich hergekommen? Mit mir, Clara. Erinnerst du dich, was im Café passiert ist? Ja. Irgend so ein großer Kerl kam an meinen Tisch und sagte, na Schätzchen, haben wir uns eine schöne Zeit gemacht? Er wollte mir an den Kopf fassen. Ich habe Rot gesehen und habe ihn geschlagen mit der Faust und mit dem Ring. Es hat geblutet, ich habe es gesehen. Danach weiß ich nicht mehr. Über den Vorfall in der Rue de Bussy gibt es nichts mehr zu sagen. Und mit Fabienne? Ist es gut gelaufen? Sie hat dir erzählt? Ja, etwas. Und du nennst meine Kollegin eine fette Kuh? Dort wäre sie eine gute Blotzkowa gewesen. Das ist die Blockwartin, auf Polnisch Blotzkowa, die Chefin. Meine Freundin aus Praha war Blotzkowa, eine gute Blotzkowa, wie deine Kollegin. Wo ist sie? Tot. Und deine anderen Freundinnen? Neulich hast du mir gesagt, du hättest mehrere gehabt. Drei. Drei Freundinnen. Ich habe drei Freundinnen gehabt. Die Freundin aus Praha, Fotografin wie ich. Die Freundin aus Linz, die jüngste Jurastudentin. Und die Freundin aus Krakow, Hebamme. Sie hat mehrere Kinder getötet. Sie hat Spritzen gegeben, wenn sie konnte. Sonst hat sie sie erstickt. Um die Mutter zu retten. Danach wollte sie sich immer umbringen, sie wollte in den Stacheldraht laufen. Dann hat es der Typhus gemacht, er hat sie getötet, Winter 44. Und die andere? Die Freundin aus Linz? Die Kleine, ja. Die Jüngste, 20 Jahre, auch Winter 44. Tot. Es waren der Typhus und ich. Du hast sie getötet? Es ging um Tage oder Stunden. Sie hatte mich gebeten. Angefleht. Ich hatte es versprochen. Ich konnte mir das Mittel nicht aussuchen. Wie? Erstickt. Wahnsinn, wie lange eine Grippe braucht, um zu sterben. Wir spüren beide, dass sie sprechen will. Sie begreift, dass wir bereit sind, ihr zuzuhören. Man muss zuhören. Ich habe keine Träne mehr, um euch zu sagen, dass meine drei Freundinnen nicht durchgehalten haben, meine normalen Freundinnen. Ich habe alles getan, um sie zu retten, jede, eine nach der anderen. Ich habe mich verausgabt. Ich habe gestohlen, gelogen, ich habe mich geschlagen, physisch geschlagen, habe alles riskiert. Danach, nein. Ich habe aufgepasst, habe meine Hilfe berechnet. Ja, und vor allem habe ich keine Freundinnen mehr gewollt. Und ihre Namen? Ihre Vornamen, deine Freundinnen. Hübsche Vornamen, alle drei. Du willst sie nicht sagen, ist es das? Ja, das ist es. Sie haben kein Grab bekommen. Mit mir werden ihre Namen verschwinden. Meine Reise habe ich zum Teil für sie gemacht. Ich war in Krakow, in Praha, in Linz und für mich, die ich ebenso tot bin, in ganz Deutschland. Ich habe den Himmel über Krakow, über Praha, über Linz betrachtet und dabei an sie gedacht. Drei Beerdigungen, die ich ganz allein gefeiert habe. Ich bewahre ihre Namen. Und ich bin ihr Grab. So ist das. 13.8. Gestern waren wir mit Agathe zum Mittagessen in Barbarie. Victoire ist weniger quengelig. Agathe hat uns gefragt, ob sie Claras Wohnung kaufen kann. Clara hat gesagt, ihr wäre alles recht. Mit dem Schmuck sei ihr schon geholfen. Ich hatte Glück, dass die Wut mich fast nie verlassen hat. Die Wut war immer da oder fast immer und immer im richtigen Moment Ausbrüche, die einen schnell reagieren lassen. Manche sind für das Ja geschaffen und andere für das Nein. Du hast Ja zum Leben gesagt. Ich habe nicht Ja gesagt, ich habe Nein gesagt zu allem. Es war vielleicht ein Ja, wie du sagst, aber ich habe es als Nein gedacht. Mit einem Ja wäre ich tot. Physisch tot. Aber du hast dich registrieren lassen. Du hättest es vermeiden können. Das stimmt. Das hat mich von jedem künftigen Ja geheilt. Warum hast du dich gemeldet? Aus Treue zu meiner Mutter. Ich habe die Gesetze, die Ereignisse des Augenblicks nicht berücksichtigt, die Deportation. Nur eines, mich meiner toten Mutter anzunähern. Zu tun, was sie getan hätte. Sie war legalistisch bis zum Umfallen und ich war es auch. Legalistisch bis zum Umfallen. Das schließt den eigenen Tod nicht mit ein. Wer kann im Alter von 23 Jahren an den Tod glauben? Hast du daran geglaubt? Ja. Warum sonst einen anderen Namen und falsche Papiere? Später drehte sich Claras Rede um das immer noch ungebrochene Erstaunen über das, was sie erlebt hat. Die vielen gewöhnlichen Leute, das hat mich verblüfft. Gewöhnliche Leute. Ich meine die ganze Welt derer, die nie ins Gefängnis kommen. Auf der Rampe habe ich sofort gedacht, hier haben Halunken die Menschheit eingesperrt. Und dann sich mit nichts sonst zu beschäftigen als mit Brot, Wasser, Schuhen, Wollsachen und etwas Schlaf, um ganz allein zu sterben. Donnerstag, 16.8. Wir tasten uns durch Claras Berichte. Es sträubt sich etwas in uns. Vor allem in mir. Wenn alles geschehen kann, ist Angst da. Aber wenn alles geschehen ist, gibt es keine Angst mehr. Viele hatten Angst. Aber sie? Nein. Oder wenig. Manchmal eine Gänsehaut. Aber nicht aus Angst. Sogar die Schläge. Beim ersten Mal ist es schrecklich. Aber alle anderen Male zwingt man sich, an etwas anderes zu denken. Nur dem Körper tut es weh. Die Gedanken sind anderswo. Mit ihren Freundinnen hatte sie ausgemacht, den 45 Sorten Wolken in den 5 Sprachen, die sie sprachen, einen Namen zu geben. Bis zum Schluss, hat sie mir gesagt, haben die Wolken geholfen. Gegen die Schläge, die Schreie, das Zusammengepferchtsein. Am Ende, als ich allein war, habe ich darauf geachtet, sie mir regelmäßig aufzusagen. Und ich habe es noch unter dem Himmel von Krakow, von Praha, von Linz und auch von Berlin getan. Die letzten Tage im Lager waren Tage der Hoffnung und folglich der Unsicherheit. Lauter neue Leiden. Die letzten Tage, ja, die waren grauenhaft. Ich hatte wieder Angst. Sie hat mir die Wolken genannt. Eine ist ihr abhanden gekommen. Wachturm, Rauch, Spritze, Holzschuh, Hacke, Gericht, Unterhose, Peitsche, Seife, Haus, Hund, Foto, Pistole, Ruhe, Feuer, Schere, Schienbein, Zug, Napf, Typhus, Rübe, Latrine, Sonne, Mantel, Suppe, Anwalt, Bett, Kind, Recht, Kohle, Decke, Phenol, Wolle, Pflege, Bad, Ratte, Schnauzer, Zahn, Ofen, Floh, Geschrei, Schädel, Amerika, Stacheldraht. August 1945. Wir sprechen nie von den Juden. Clara spricht nicht davon, trotz allem, was sie erlebt hat. Ich selber spreche nicht davon, denke nicht daran. Es ist, als eigneten wir uns diese Abstammung nicht an. Ziemlich spät haben wir erfahren, dass wir Juden waren. Das wenige an Erklärung, das Mama uns gab, schloss immer mit einem: Jedenfalls ist das der reine Wahnsinn. Für Clara war die Sache schmerzlicher, radikaler. Ihr Vater, ich glaube, sein Rang war damals Oberführer, hat 1933 die Scheidung eingereicht. Clara kam in Tränen zu uns. Ich verstand nicht, was vor sich ging. Clara verehrte ihren Vater. Ulrich Adler liebte seine Tochter, seine Frau. Einige Zeit später haben wir die vermutlich echte Version erfahren. Herr Adler hatte nicht offen die Scheidung verlangt, sondern nur angedeutet, seine Karriere wäre dahin. Im Spaß soll Frau Adler gesagt haben, na bitte, dann reicht die Scheidung ein. Worauf er zaghaft seinen Wunsch enthüllt hätte, etwas wie, du wärest einverstanden? Schmerzerfüllt, stolz und bitter enttäuscht, tat Frau Adler ihr Möglichstes, um den Vorgang zu beschleunigen. Clara sah ihren Vater nicht mehr wieder. 3 Jahre später haben Clara und Rainer geheiratet. Dienstag, 21.08. Rainer. Claras Schmuck ist so gut wie verkauft. Albans Vater will in 2 Tagen zum Abschluss kommen. Victoire fehlt mir. Es ist heiß. Nichts geht. Durchhalten ist alles. Clara hat ihr Haar wieder abgeschnitten. Aber nicht zu viel. Jetzt finde ich, dass es ihr recht gut steht. Ihre Wangen sind weniger hohl. Sie schläft immer noch auf dem Sofa und wandert noch in der Nacht. Die Häppchen beim Essen werden etwas größer, aber wie zu ihrem Bedauern. Tagsüber läuft sie in Paris herum. Ich mache Fotos. Ohne Apparat, die sind noch zu schwer für mich. Mit den Augen, das genügt. Wie in Pschesinka, dort haben wir auf diese Weise Fotos gemacht. Mit der Freundin aus Praha. Und jeden Tag erzählten wir sie uns. Das nannten wir Entwickeln. Seit meiner Ankunft hier in Paris suche ich ein Foto. Bevor sie starb, hat die Freundin aus Praha zu mir gesagt, mach ein Foto des Friedens für mich. Also suche ich. Und findest du nichts? Nein, in der Umgebung von Straßburg im Zug. Eine Vision. Ein zwischen 2 Bäumen gespanntes Seil und baumelnde Wäsche. Sie baumelt zu dem einzigen Zweck, sauber zu werden. Gut zu riechen und zu trocknen. Ich habe mir gesagt, das sei der Frieden. Eine Wiese und gemächlich zwischen 2 Obstbäumen trocknende Wäsche. In der Ruhe eines Sommernachmittags. Trotzdem ist es kein Foto des Friedens. Mit einem Wäscheseil erwürgt man. Oder man hängt sich auf. Mit der Wäsche übrigens auch. Und Menschen? Kinder? Nein, 2 Personen können sich immer in die Kehle springen. Einen Baum vielleicht. Aber daran kann man sich aufhängen. Stimmt, ja. Ein hoffnungsloser Auftrag. Mittwoch, 22.08.45. Wir haben lange geschwiegen. Diejenigen, die sprechen, bleiben in einem dauernden Bemühen, eine Annäherung zu versuchen. Und in der ewigen Frage, lüge ich? Was mich betrifft, so werde ich den Rest meines Lebens nicht damit fertig werden, zu wissen, dass ich nicht geträumt habe. Ich befinde mich jetzt im Zustand der Verständnislosigkeit der Welt, im Unglauben an die Welt, im Unglauben an mich. Ich bin eine Welt geworden, zu der ich keinen Zugang habe, die ich nicht verstehen kann. Manchmal gibt Clara Urteile von sich. Kategorisch, wie alle Urteile. Ich glaube, genau diesen Spruch in Erinnerung zu haben. Es kostet ebenso viel Mühe, zur Verachtung der Menschheit zu gelangen, wie zu ihrer Verherrlichung. Heute Abend, vor dem Schlafengehen. Ein rätselhafter Satz, als wir über die Peiniger sprachen. Fragt sich nur, ob wir in ihren Träumen waren oder sie in unseren. Und es nimmt kein Ende. Zu müde, um zu fragen, warum oder und nicht und. Vielleicht hat sie sich versprochen. Schlafen. Ich kann nicht mehr. Donnerstag, 23.8. Schreiben verschafft mir Erleichterung. Gewiss. Aber auch mehr und mehr Lust. Ich versuche, Claras Worte und vor allem ihr Denken nicht zu verraten. Ich habe sie nach Agathes letztem Satz gefragt. Damals. Bei ihrer Verhaftung. Als Clara mit den beiden Gendarmen die Treppe herunterging, soll Agathe sich über das Geländer gebeugt und gerufen haben: Ich kümmere mich um deine Turteltaube. Wir waren lange still. Sie hat die französische Sprache gerettet. Sag es ihr. Danach habe ich nichts mehr gehört und nichts behalten von meiner Überführung nach Drancy. Ich habe mich an diesen Satz geklammert. Sag ihr das. Bis zu meiner Abreise aus Frankreich. Samstag, 25.08.45, Henri Martin. Ich werde den Rest meines Lebens nicht damit fertig werden, diese Sprache in mir zu töten. Tag für Tag werde ich alle zarten Triebe, die nachwachsen könnten, die zwangsläufig nachwachsen, abschneiden. Dann sterbe ich vielleicht. Wenn ich wieder Deutsch spreche, hätte ich Angst, dass diese Sprache mir plötzlich ins Gesicht bellt. Ich habe meine Sprache benutzt, als wäre sie mein Körper. Ein in den Dreck gezogener Körper. Deutsch als ein verachteter Körper. Meine Sprache, ich habe sie prostituiert, ja. Meine Sprache, ich trieb sie vor mir her, ließ sie mit dem Arsch wackeln. Komm, du Schlampe, komm, den SS-Typ anmachen. Du wirst ihn schon einwickeln. Ich werde eine tote Sprache lernen. Tote Sprachen bellen nicht mehr. In allen gesprochenen Sprachen kann man bellen, jeden Moment bellen. Mit den toten Sprachen macht man das nicht mehr. Ich habe Zionisten getroffen, sie lernen wieder Hebräisch. Die Juden werden auf Hebräisch bellen. Du wirst sehen, sie werden bellen in dieser seit 2000 Jahren geschützten Sprache. Die Sprache der Gelehrten, der Gesänge und des Gebets wird wieder bellen, wie jede andere Sprache. Vielleicht ist das ganz normal. Alles an dieser Geschichte ist vielleicht ganz normal. Aber du, Clara, du bist doch auch Jüdin, oder? Genau wie ich, scheint es. Nicht mehr als vorher. Mir ist es ebenso unmöglich, Jüdin zu sein, wie nicht Deutsche zu sein. Sie haben es nicht geschafft, mich zur Jüdin zu machen. Nein, mich als Jüdin anerkennen würde bedeuten, ihnen Recht zu geben. Rückkehr in den Schoß des Judaismus wäre eine Huldigung an diesen erbärmlichen Gefreiten. Ich weigere mich. Ja, ich weigere mich mit aller Kraft, dem Massaker, das stattgefunden hat, irgendeine Transzendenz zu unterstellen. Es war ein Gemetzel, sonst nichts. Sonntag, 26.08.45, Rue Richer. Ein Monat schon seit dem Lutetia. Seit Claras Rückkehr. Mir bleiben Bruchstücke von Donnerstag und gestern. Sie sagt, dass ihre Befreiung im eigentlichen Sinne keine gewesen sei. Wir befanden uns auf der Marschroute der Roten Armee, sonst nichts. Sie haben nichts extra für uns unternommen. Es war Zufall, dass sie vorbeikamen. Mitten im heillosen Durcheinander habe ich es geschafft, wegzukommen. aber auch, weil ich Russisch sprach. Sie hat sich 2 Wochen lang in Krakau versteckt. Schließlich hat sie einen Platz für Prag erwischt. Die ganze Reise hat sie so gemacht. Von einer Gelegenheit zur anderen. Ich weiß, wie man sich versteckt. Ich kann stehlen, lügen und die Wahrheit sagen, was unter bestimmten Bedingungen das Gleiche ist. Ich habe Reflexe, die mich ungefähr erreichen lassen, was ich will. Das alles beherrsche ich. Und es ist eine große Wissenschaft. Ich muss Sie fragend angesehen haben. Hier sage ich nur die Wahrheit. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch ich meine Geschichte begreife. Und natürlich glaube ich ihr. Ich muss ihr glauben. Das brauche ich. Dienstag, 28.08. Henri Martin. Clara erzählt. Sie bringt mich nach Berlin zurück. Berlin in Trümmern. Das ich nie sehen werde. Langes Schweigen. Dann sprach sie von den Berlinerinnen, die in den Trümmern wühlen. Vor allem Frauen und Kinder. Eine Art Tiere, möchte man meinen. Wie herrenlose Hunde. Freie Vögel. Scheußliches Wüstengetier. Viecher wie Raben. Und Aasfresser aller Art. Wenn sie sich bücken, die Frauen, sieht man ihre fetten Schenkel. Ich jedenfalls habe nur Fette gesehen, nie magere. Nur wenige Männer. Ich habe ihnen aufgelauert und sie bedroht, um sie zu verjagen. Sie hätten das Gleiche getan, um mich zu töten. In diesem Fall hätten sie mich mit Steinen beworfen. Aber ich hatte eine Pistole in der Hand und habe sie beschimpft. Sie haben Angst gekriegt. Hast du wirklich eine Waffe? Ja. Seit Oświęcim habe ich eine Pistole, aber keine Munition mehr. Ein kurzes Schweigen, sicher von Skepsis erfüllt, hat sie veranlasst, ihr tief unter das Sofa geschobenes rotes Köfferchen hervorzuziehen. Sie hat sie mir gezeigt. Ich weiß, dass du mir nicht glaubst. Mir fiel ein, dass Clara mit ihrem Vater schießen gelernt hatte. Soweit ich mich entsinne, liebte Clara diese Übungen. Ich habe meinen Vater dort gesehen. In Oświęcim. Nach der Pistole bin ich bereit, alles zu glauben. Dein Vater? Er ging an mir vorbei. Mit den anderen. Er hätte mich nicht wiedererkennen können. Aber trotzdem, ich habe den Kopf gesenkt. Mich ganz klein gemacht. Ich schämte mich. Keine Angst. Nur dieses Schämen. In Grund und Boden habe ich mich geschämt. Aber wofür solltest du dich schämen? Er ist es, der sich schämen müsste, oder? Ich sage doch, du verstehst nichts. Dort war ich es, die sich schämen musste. Es war 2 Uhr morgens und ich stand auf, um in mein Zimmer zu gehen. Weißt du, wie meine Mutter gestorben ist? Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe ihr alles erzählt. Von den beiden recht dubiosen Briefen, die gleichzeitig angekommen waren, einer mit der Nachricht von Margaretes Tod, der andere, um zu präzisieren, dass es Selbstmord war. Und was Rainer mir bei dieser Gelegenheit über das Gift gesagt hatte, das unsere Mutter besorgt hatte. Ah, gut. So ist das also. Als er nach Auschwitz kam, war Ulrich Adler Gruppenführer. Mittwoch, den 29. Clara sagt, dass sie abreisen wird, dass sie verschwinden wird, dass wir sie nie mehr wiedersehen werden. Während ich darauf warte, ist sie da, redet sie. In ihrer Nähe fühle ich mich alt. Bis zu ihrer Abreise werde ich durchhalten. Jetzt, ja, jetzt wünsche ich, dass sie abreist. soll sie abreisen. Freitag, 31. Henri Martin. Ich muss versuchen, allein zu sein, bevor ich abreise. Und ich fange heute an. Clara fährt Sonntag, den 9. ab. Nach London. In der folgenden Woche nimmt sie das Schiff. Den Bruch zu wagen und zu glauben, dass er definitiv sein wird. Wie sie uns mehrfach gesagt hat. Für mich ist das undenkbar. Grausamer als ihr wirklicher Tod. Werde ich den Trick herausfinden, ihr Verschwinden mit meinem Wissen um ihren Nicht-Tod zu vereinbaren? Samstag, 1. September 1945, Henri Martin. Mittag. Eben habe ich Clara angerufen. Ihre Nacht war nicht gut, aber doch besser, als sie es sich vorgestellt hatte. Sie glaubt, sie sei in der Lage, weiterzumachen. Sie hat mich gefragt, ob es möglich wäre, dass wir uns in der kommenden Woche alle drei gemeinsam unterhalten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Dann sprechen wir über Victoire. Ja, gewiss. Montagnachmittag, 3.9.45, Henri Martin. Clara wird mit einem der großen Koffer aus der Rue Lafayette abreisen. Sie nimmt zwei Leicas mit, die Rollei Flex, die Cine Kodak, die Super Iconta und die Kodak Retina. Sie lässt uns eine Leica und den Projektor, einen Pathé Baby. Nicht alle werden reden können, wie ich es mit euch konnte. Die Kriegsgefangenen, die Politischen werden es tun. Vor allem die Politischen. Erst in Krakow habe ich erfahren, dass einige Verbindungen zum polnischen Widerstand hatten. Sie haben mir nicht vertraut. Wenn ich teilgenommen hätte, wäre ich gerechtfertigt gewesen. Stattdessen bis zum Äußersten der Dummheit. Bis zum Äußersten der Erniedrigung. Aber Sie haben auch gelitten. Teuer bezahlt, glaube ich. Nur wenige sind zurückgekommen. Ja, aber Sie wussten warum. Und haben es uns wissen lassen. Zu sehr. Dienstag, den 4. Rue Richer, Abend. Der Countdown. Nur noch 4 Tage. Eine Art Angst. Clara wirkt beschwingt, als machte die bevorstehende Abreise ihr Flügel. Für unser Treffen zu dritt haben wir Donnerstagabend ausgemacht. Samstag werde ich den ganzen Tag mit ihr verbringen. Sonntag ist es zu Ende. Wie habt ihr den Krieg erlebt, nachdem ich weg war? Habe nichts gesagt von der Wohnung hier. Zuflucht. Briefkasten. Aufbewahrungsort für kompromittierende Papiere. Eine sichtbar geschlossene, aber selten leere Wohnung. Nichts von unseren früheren Aktivitäten. Nach Juli 42 war ich sehr viel vorsichtiger. Ich hatte Angst um Victoire. Ich wollte nicht, dass sie allein bleibt. Wozu das alles sagen? Freitag, 7. September. Alles sollte in Ruhe gesagt werden. Albin und ich hatten einen Plan gemacht. Auf keinen Fall wollten wir Victoire die Existenz ihrer leiblichen Eltern verheimlichen. Was Rainer betrifft, ist es einfach. Bleibt der Fall Clara. Ihre Entscheidung respektierend schlugen wir vor, von ihrem Verschwinden zu sprechen, ohne ihr Wiederauftauchen auszuschließen. Ihr vergesst, dass ich in Pschyschinka gestorben bin. Ihr vergesst, dass ich nie nach Europa zurückkehren werde. Ihr vergesst, dass ich meinen Namen ändern werde. Ich werde verschwinden. Es ist einfach, diesem Kind zu sagen, dein Vater ist als Held gestorben und deine Mutter in Polen. Das ist die Wahrheit. Wenn ich tot bin, erfährt sie keine Verlassenheit. Das ist es, was ich will. Es gibt Dinge, die ein Kind versteht. Eine behutsame Erklärung. Mit der Zeit. Nein, ihr wisst nicht, was das ist, Verlassenheit. Ein Kind stirbt, wenn es verlassen wird. Ich weiß es zu genau. Glaub mir, ich weiß es. Ich bitte euch, glaubt mir. Ich bitte euch, macht uns stumm und plötzlich hellwach. Dort habe ich ein Kind gehabt. Einen kleinen Jungen. Ich meine, er war eines Tages da. In unserer Baracke. Niemand weiß wie. Es war Ende November letzten Jahres. Es wurde nicht mehr vergast. Ein kleiner Junge, der geliebt worden war. Er war nicht einmal mager. Nicht verdreckt, auch nicht in Lumpen. Nie hat er gelacht. Auch nicht geweint. Aber sein Gesicht war offen. Er hat nie gesprochen. Aber er war darum nicht stumm. Einmal, ein einziges Mal hat er Nein zu einer Frau gesagt. Er hat Nein auf Deutsch gesagt. Alle haben geholfen, ihn zu verstecken. In der Hölle von Pschesinka. Ein Kind konnte leben. Weiterleben mit Frauen. Mit mir. Er schlief an mich gedrängt. Tagsüber stahl ich mich davon, um ihn zu sehen. Mit ihm zu sprechen. Ihm Geschichten zu erzählen. Aber vor allem viel mit ihm zu sprechen. Ich sprach ihn so viel wie möglich mit dem Namen an, den ich ihm gegeben hatte. Clara, bitte, welchen Namen hast du ihm gegeben? Ich habe ihn Uli genannt. Ich sprach von seiner Mama. Auch von seinem Papa. Aber vor allem von der Mama, dass man sie vielleicht wiederfinden würde und dass er dann mit ihr zusammen weggehen könnte, wenn der Krieg zu Ende sei. Wenn ich von seiner Mutter sprach, drückte er sehr kräftig meine Hand. Er hatte große Hände. Noch rundlich. Wenn ich seine Mutter erwähnte, presste er die Finger in meine Hand. Das war alles. Clara schweigt lange. Eines Abends kam ich in den Block zurück. Es gibt besondere Arten des Schweigens. Ein Schweigen, das schreit. Uli ausgestreckt auf meinem Strohsack. Tot. Mit offenen Augen. Tot. Ganz nahe bei ihm habe ich gesagt: Du hattest recht, Uli. Es war niemand da, um mir zu widersprechen. Da. Stehend. Meine Augen wie Wasserhähne, ohne irgendein Schluchzer. Mit offenen Augen vor Uli mit ebenfalls offenen Augen. Für Uli kein Weinen. Nur laufende Tränen. Wasser. Das letzte Wasser. Oschwemtschim, das ist zu wissen, wann, wo und warum man das letzte Mal gelacht hat. Wann, wo und warum man das letzte Mal geweint hat. Es war am 20. Dezember vorigen Jahres. 5 Wochen später waren die Russen da. Er hatte es eilig, glaube ich. Er hat nicht auf mich gewartet, dass ich ihm eine mögliche Mutter würde. Meine letzten Körnchen Liebe waren für diesen so würdigen kleinen Uli, der mit der schönsten aller Einsichten gestorben ist. Das heißt, in der Weigerung, jenseits der annehmbaren Grenzen zu leben. Alle, die zurückgekehrt sind, waren weit jenseits dieser Grenzen. Das ist nicht glorreich. Man kann auch das Gegenteil denken. Vielleicht ist Uli gegangen, damit die Fragen blieben. Es sei denn, sein Tod wäre eine Antwort, die wir nicht gewagt haben zu hören. Sterbt. So sterbt doch. Vielleicht hat er das gesagt. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, das will niemand hören. Vor allem nicht an einem solchen Ort. Clara rührt sich nicht. Sie raucht nicht, trinkt nicht. Sie erzählt vom kleinen Uli. Sie braucht nichts. Wäre ich mit Uli zurückgekommen, hätte ich 2 Kinder erzogen. Mit eurer Hilfe, glaube ich, bin ich sicher, hätte ich's getan. Aber Europa ist auch der Ort meiner Niederlage. Der Ort meiner Verödung. Wenn es soweit ist, werden wir Victoire sagen, dass ihre Mutter tot ist. Gestorben in Auschwitz, Oberschlesien, Polen. Dienstag, 11. September 1945. Clara ist abgereist. So ist es. Mutige Clara, ich bin in Trauer. Trauer? Ja und nein. Auf dem Bahnsteig hat sie mich sehr fest an sich gedrückt. Ihre letzte Geste? Mein Gesicht abwischen. Eine sanfte Geste. Wie früher. Alles war gut. Alles wird gut gehen. Sie ist noch vor dem Signal in den Zug gestiegen. Wir sind sofort gegangen. Seither weine ich. Donnerstag, 13. September 1945, Henri Martin. Nachtrag zu Samstag. Clara erzählt mir noch einmal von Berlin. Sie kann sich schlecht orientieren. Wechselt von einer Zone zur anderen, mit Geschick und der fixen Idee, das Haus ihrer Mutter wiederzufinden. Eine Woche, bis sie es endlich entdeckt, unversehrt. Ich rekonstruiere, sie habe geklopft oder geklingelt. Sie hätten geöffnet. Sie habe gesagt, ich bin Clara Schwarzadler. Weil sie nicht verlegen sein wollen, geben sie sich erstaunt. Ah, du bist es. Wir hätten dich nicht wiedererkannt. Sie waren gerade beim Essen. Ich blieb stehen. Ich stehend, die anderen sitzend. Tisch und Stühle. Das Biedermeier meiner Großmutter. Sofort das Gespräch. Fieberhaft von der einen Seite, präzise trocken von der anderen. Clara, wie wir sie jetzt kennen. Wenn nicht noch härter in diesem Monat Juni in Berlin. Er oder sie. Du hast dich verändert. Du warst hübsch damals, 38. Jeder von uns hat sein Unglück gehabt, weißt du? Als du weggegangen bist, 38, mit einem Juden, glaube ich, hat deine Mutter sich gegrämt, das ist sicher. Kurz, eines Tages hat man sie nicht mehr gesehen. Einen Tag, 2 Tage. Kein Geräusch hier. Die Tür musste aufgebrochen werden, zusammen mit der Polizei. Du weißt ja, sie hat sich getötet. Eine Kugel. Jedenfalls haben wir das Beste für sie getan, was wir konnten. Man muss die Umstände berücksichtigen, Clara. Auch wir haben etwas durchgemacht und nicht zu knapp. Trotzdem haben wir es geschafft, die Wohnung zu kaufen. Clara, mitsamt den Möbeln? Die beiden? Wo sollten wir denn hin damit? Eigentlich mehr, um sie zu retten. Im Preis war alles inbegriffen. Clara? Sie haben Belege, nehme ich an. Die beiden? Ja, natürlich. Die Papiere können wir dir zeigen. Ich habe fast den ganzen Kaufvertrag gelesen. Er war lang. Ich erinnere mich nicht an die Summe, aber sogar mir, die ich keine Ahnung habe, schien sie lächerlich gering. Ich habe gesagt, sie lügen. Eine Achtzimmerwohnung, möbliert, zum Preis von einem Zimmer? Das ist ausgeschlossen. Die beiden? Nun reg dich doch nicht auf, Clara. Sicher, es war nicht teuer. Aber auch das musste man können in dieser Zeit, siehst du? Du versteigst dich da in etwas. Aber wir sind ehrliche Leute. Und korrekt. Noch später. Die beiden? Wenn du sie zurückkaufen willst, kann man darüber reden. Nur musst du dich auf eine Angleichung gefasst machen. Clara? Sie wissen, wo ich herkomme. Die beiden? Nein. Aber du musst auch ordentlich was durchgemacht haben, wie wir. Clara? Oświęcim. Das kennen sie. Die beiden? Nein. Polen? Clara sagt ihnen den deutschen Namen. Er oder sie? Das war sicher nicht komisch. Aber jetzt ist es vorbei. Und du hast es schließlich überstanden. Das ist die Hauptsache. Glaubst du nicht, Sarah? Ich habe nichts mehr gesagt. Ich weiß nicht, ob es Hass war. Aber während sie auf mich einredeten in diesen letzten Minuten, habe ich den Entschluss gefasst. Ohne sie aus den Augen zu lassen, habe ich meinen kleinen Koffer auf den Tisch gehoben, habe ihn geöffnet. Sie sahen mich an, ohne zu verstehen. Und sehr schnell habe ich die Pistole herausgeholt und habe sie beide getötet. Zuerst ihn, dann sie. Alles sehr, sehr schnell. Und seitdem, bereust du es? Nein. Diese Leute haben mit viel Glück alles überstanden. Ich war nur ihr Unglück. Der Irrläufer, der überraschte Dieb, ihr Pech eben. Sonst nichts. Ich wollte das Haus wiedersehen. Es war ein Wunder, dass es noch stand. Diese satten Leute zu sehen, fast heulend und schamlos. Vor allem schamlos. Wenn ich ein Minimum an Scham, einen Zweifel, irgendein Schwanken gespürt hätte, einen ganz kleinen Riss. So viel hätte ich gar nicht verlangt. Wenn ich etwas bereue, ist es der fehlende Vorsatz. Es war eher ein Unfall als eine schöne Tat. Clara hat mir auch erzählt, dass sie, bevor sie gegangen ist, die Türpfosten und das Schloss der Eingangstür genau untersucht hatte. Sie hat keine Spuren von Einbruch oder Reparatur entdeckt. Sie haben mich Sarah genannt. Stell dir das vor. Mit dem Auslöser Sarah haben sie selbst die Sicherung an meiner Pistole gelöst. Du sagst, es sei dieser Name gewesen? Wahrscheinlich ja. Für wie viele war das Wort Jude der Auslöser? Wie soll man glauben? Muss man glauben? Für wahr halten Claras Irrsinn, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche wären wahr geworden. am Ende doch glauben. Die Wörter in einen Schrank sperren, den Schlüssel wegwerfen und vergessen, dass es den Schlüssel und den Schrank gegeben hat. Clara wie eine Baustelle. Sie hörten Claras Nein von Soisig Aron, aus dem Französischen von Grete Osterwald. Musik Peter Zwetkow. Die Rollen und ihre Sprecher waren Angelika Ulrike Gurte, Clara Sophie Reuss, Albin Ulrich Mattes. Ton und Technik Helmut Becker, André Buscharepp, John Kohl und Alfred Habelitz. Regieassistenz Dorothea von Hinte. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2006. Dramaturgie Ursula Ruppel.